Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute werden wir eine sehr schöne Geschichte erzählen über einen Wolf. Abu Sa'id al-Khudri erzählt, dass ein Mann eines Tages seine Schafe hüten ging nach außen, um mit ihnen zu weiden. Plötzlich kam ein Wolf und schnappte sich ein Schaf. Doch dieser Hirte, der wollte sich das Schaf nicht ihm übergeben. Dann ist er ihm hinterhergerannt, so lange, bis er es geschafft hat, das Schaf von ihm wieder wegzuholen. Dann ist der Wolf ein paar Schritte gelaufen, hat sich hingesetzt und schaute ihn an und sagte, was der Wolf sagte, ja, er sagte, willst du mir die Versorgung, die Allah mir geschrieben hat, einfach wegnehmen? Wer wird denn am Tag von Sebe auf die Schafe aufpassen, außer mir? Also, da wird es kein Aufpassung ergeben, dann werde ich sie alle fressen, sozusagen. Der Mann, voll schockiert, sagt, Subhanallah, ein Wolf, der redet? Der redet Menschenworte? Dann sagt der Wolf, ihm antwortend, er sagt, du wunderst dich darüber, wobei Muhammad in Yathrib ist und ihm Geschichten erzählt, was vor ihnen war. Er hat die Wahrheit erzählt. Der Mann ist voll hin und weg. Er nimmt seine Schafe und geht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Yathrib ist Medina, so wurde sie früher genannt, und erzählte ihm diese Sache. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte, weil ein Wolf bestätigt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann versammelte er die Leute und sagte, erzähl es ihm. Und er erzählte ihnen das nochmal, den Leuten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat die Wahrheit gesprochen. Und ich, Abu Bakr und Umar glauben dran. Und Abu Bakr und Umar waren damals nicht da und haben das nicht gehört. Subhanallah. Trotzdem sagte er für sie, dass die beiden diese Geschichte bestätigen werden. Ein Wolf bestätigt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhan al-Malik. Was für ein Wunder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Tiere und Gegenstände mit den Menschen sprechen. Mehr dazu findest du in den Zeichen der Stunde bei den kleinen Zeichen, die ich eine Unterrichtsreihe gemacht habe, über die ich eine Unterrichtsreihe gemacht habe, inshallah ta'ala. Welche Tiere noch mit den Menschen reden werden, erfährst du dort, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wenn du noch mehr Wunder, inshallah ta'ala, hören willst und nicht verpassen willst, abonniere den Kanal, aktiviere am besten gleich die Glocke, damit du gleich angezeigt bekommst. Und verteile das, damit viele davon profitieren. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.